بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Die Scharia, das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala oder allgemein Islam, hat kein Thema ausgelassen im Leben eines Menschen. Jedes Thema oder jede Angelegenheit in unserem Leben hat Allah subhanahu wa ta'ala angesprochen oder besser gesagt hat darüber Ayat offenbart. Ja? Und je mehr wir mit einer Sache Kontakt haben, desto mehr Ayat und Hadith gibt es über dieses Thema. Ja? Gibt es irgendeine Sache, das die Scharia nicht erwähnt hat? Jede Sache. Ja? Und wie gesagt, je mehr wir Kontakt mit einer Sache haben, desto mehr Ayat im Koran es über diese Sache gibt und Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. أَوَمَا عَلِمْتَ بِمَا عَلَيْهِ مُصَبِّيًا أَوَمَا تَرَى رَحَلَ الشَّهِيدُ مُخَضَّبًا بِدِمَائِهِ قَدْ. An erster Stelle, zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala über Tawhid. Die meisten Ayat im Koran sprechen über Tawhid. Über Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit. Dass man nur ihn anbeten darf. ما كان يوما عن جهاد جاثيا واستبشري يا حور عير وتفي فاز الشهيد. Dann Tawhid al-Asma wa Sifat, Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften und Namen. Ja? Fast jede Ayah endet mit irgendeinem Namen oder mit irgendeiner Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, weil das eine der wichtigsten Sachen ist. Ja? Dann die Kuffar, Juden und Christen. Ja? Wie viele Ayat gibt es über Juden und Christen? Sehr viele, weil wir mit denen Kontakt haben werden. Munafikin, Heuchler, weil wir mit denen sehr viel Kontakt haben werden. Und jede andere Sache. Eine der Sachen, die sehr oft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen worden sind, oder über die der Prophet gesprochen war, ist Al-Ta'am oder Al-At'ima, die Speisen, das Essen. Der Prophet hat sehr oft über dieses Thema gesprochen und wir werden auch über dieses Thema mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis sprechen. Ja? Für dieses Thema werden wir das Buch Bulugh al-Maram von Hafiz im Hajar al-Asqalani benutzen. Ja? Das sind Hadithe im Fiqh. Und der Kommentar von Sheikh Bassam. Ja? Sheikh Abdallah ibn Bassam, rahimahullah ta'ala, einer von den größten Ulema seiner Zeit. Und er war der Sheikh von Ibn Uthaymin zum Beispiel. Ja? Er hat also vor ihm gelebt, in der Zeit von Sheikh Abdurrahman Sa'adi und die anderen Shuyukh in seiner Zeit. Mehr Videos und Audios finden Sie unter www.mukatila.de und www.salafimedia.de. Mehr zum Nachlesen sowie Videos und Audios finden Sie unter www.mukatila.de und www.milatuibrahim.com. Besuchen Sie uns jeden Dienstag sowie Donnerstag und Samstag im Baltalk.com im Raum für Sebilila auf dem Wege Allahs. وشلون خلى ان يهب له الخير كما يهبه لنفسه. Das er بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. We have for this small we wish بارك الله فيكم في دي بريده دي داوان. Wir haben begonnen zu sprechen über die Verhaltensregeln eines Muslims beim Essen. Genau. Und wir haben circa 15 Punkte erwähnt. Wir werden sie inshallah ta'ala nur schnell wiederholen, inshallah ta'ala. Alas, wir haben gesagt, also als erstens, Ghaslul yadayni qablahu, dass er vor dem Essen die Hände wäscht. Das ist Adab von einem Muslim beim Essen. Was bedeutet Adab? Verhaltensregel. Oder ein Kodex des Benehmens. Muslime haben was? Wir haben voriges Mal gesagt, jede Sache hat Koran und Sunna erwähnt. Jede Sache haben Koran und Sunna erwähnt. Je wichtiger die Sache ist, oder je mehr wir Kontakt mit einer Sache haben, desto mehr Ayat und Hadith gibt es auf diesem Thema. Und einer dieser Themen ist das Essen. Stimmt das? Das stimmt. Warum? Weil wir haben mit dem Essen jeden Tag Kontakt. Mit dem Essen haben wir jeden Tag Kontakt. Jeden Tag. Gibt es einen Tag, der vergeht, an dem du nicht isst? Selten. Subhanallah. Ganz besonders für uns. Und diese Sache müssen wir, inshallah ta'ala, lernen, damit wir uns beim Essen wie Muslime verhalten. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Und das ist eine von vielen Sachen, die wir lernen müssen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann haben wir gesagt, Tasmiyatullah subhanahu wa ta'ala, dass man Allahs Namen erwähnt, bevor man zu essen beginnt. Dass man Bismillah sagt, haben wir gesagt. Dritte Sache, dass er mit seiner rechten Hand isst. Und es ist wajib, es ist Pflicht, dass er mit seiner rechten Hand isst. Mit der linken Hand ist es verboten zu essen. La ta'kulu bishimal, fa inna shaitana ya'kulu bishimal. Isst nicht mit deiner linken Hand, weil der Shaitan isst mit seiner linken Hand, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und der andere Sahabi, als ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, isst mit deiner rechten, und er sagte, ma astatia, ich kann nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, mastata'at, du sollst auch nie mehr können. Seitdem konnte dieser Sahabi, alaikum salam, seine rechte Hand nie wieder hochheben. Sie wurde gelähmt, weil er sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt hat. Halas, viertens haben wir gesagt, dass er dem Essen nahe kommt, dass er ganz nahe kommt an die Sufra. Nicht, dass er von Weitem isst wie ein König oder wie ein Kaiser oder wie ein Wichtigmacher, sondern dass er sich an die Sufra, an den Speisetisch oder wie auch immer, dass er in die Nähe kommt. Halas, dann haben wir gesagt, dass er vor sich isst. Vor sich, nicht vor den anderen. Zum Beispiel, wir essen aus einem großen Teller. Wie heißen diese großen Teller? Sahfa. Tepsi auf Türkisch. Tepsi, bei uns auch. Zum Beispiel, wir essen zusammen und ich strecke meine Hand und nehme vor dir. Das darf man nicht, das gehört sich nicht. Sondern du isst vor dir. Halas? All das haben wir erwähnt voriges Mal, aber nur zur Erinnerung für die Brüder, die nicht dabei waren. Sadisen al-Ijtima'u al-Ta'am, dass man gemeinsam isst, dass man sich beim Essen versammelt. Nicht der eine isst dort, der andere isst da. Nein, bei diesem Essen gibt es keine Bereke. Sondern dass wir uns zusammensetzen und dass wir zusammen auf der Sofra, dass wir zusammen essen. Versteht ihr nicht? Und wir haben, wer inshallah ta'ala wie sagt man das, detailliert das haben möchte, kann sich den Vortrag ausborgen von Bruder Osman oder Ramadan, inshallah ta'ala, und sich das anhören. Halas? Aywa. Alla yamsah yadahu bil mandil, au bighayri hata yal'iqaha, au yul'iqaha. Wie der Prophet sagt, er soll seine Hände nicht abwischen mit einem Tuch oder mit irgendwas anderes, bevor er sie nicht abgeschleckt hat. was deine drei Finger mit der er gegessen hat, wenn darauf Essensreste geblieben sind. Er soll sie nicht abwischen, bevor er die Essensreste nicht abgesteckt hat. Oder jemand macht das für ihn. Ja? Genau so hat das der Prophet erwähnt. Ja? Entweder du schlägst dir die Finger selber ab oder jemand anderer macht das. Ja? Zum Beispiel Frau zum Beispiel oder Kind. Du schlägst deiner Frau die Finger ab beim Essen. Ist das erlaubt? Es ist erlaubt. Oder die Mutter schlägt die Finger seines Kindes ab, während er isst. Und das haben wir sehr oft gesehen. Ein Kind steckt seine Hand in das Essen und so und will jetzt alles verschmieren. Und seine Mutter steckt das Essen ab von seinen Fingern und schmeißt es nicht weg. Man schmeißt nichts weg. Ganz besonders nicht essen. Na? Weil der Prophet sagt, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيُّ تَعَامٍ بَرَكَ. Du weißt nicht, in welchem Teil des Essens ist die Baraka. Was ist Baraka? Segen Allahs. Und das ist das Wichtigste. Wir sind die, wir suchen Baraka. Wir suchen nicht viel. Viel Fleisch, viel Brot, viel dies, viel das. Viel interessiert uns nicht. Uns interessiert Baraka. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil wenn etwas Mubarak ist, wenn Allah etwas gesegnet hat, in dem steckt viel Khair. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ein Mann, Kafir, Mujrim, oder ein Muslim, der sein Vermögen, sein Geld auf eine haram Art und Weise verdient hat. Es sind Millionen. Wird er Baraka haben? Nein, Wallah. Diese Millionen werden weggehen. Er wird selber nicht wissen, wie, warum. Warum stecke ich ständig in der Krise? Obwohl ich so viel verdiene. Keine Baraka. Du verdienst dein Geld auf eine Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Aber einer, der sein Geld auf eine halal Art und Weise verdient, er hat Baraka. Und er ist immer zufrieden. Wie viele Leute heute sagt er, er hat auf Kredit Auto gekauft, Wohnung gekauft, dies gekauft, auf Kredit. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala die Zinsen verboten hat und sagt, Yamhakullahu riba wa yurbi sadaqat. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Yamhakullahu riba bedeutet, Allah zerstört die Baraka, den Segen ihm in der Riba, in den Zinsen. Wie sagt man Riba auf Türkisch? Faiz. Esch? Faiz. Faiz? Faiz. Allah zerstört die Baraka in Riba. Die Baraka ist zerstört. Du siehst vor dir 100.000 Euro, boah, du glaubst, Allah, da drin gibt es keine Baraka. Wart's nur ab. Du wirst Schulden haben. Dieses Geld wird dich zerstören. Aber einer, der Baraka hat, 1 Euro in Baraka, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Auf jeden Fall, der Professor sagt, keiner soll was, seine Hände abwischen nach dem Essen, bevor sie nicht abgeschleckt hat. Und das gleiche gilt auch für den Teller. Ja? Für den Teller und die alles andere. Zum Beispiel im Teller ist noch was Essen geblieben. Du gehst und schüttest es aus und schmeißt es weg. Ja? Der Prophet sagt, in einer anderen Überlieferung, der letzte Teil deines Essens ist Baraka. Nicht wegschmeißen. Wenn du es nicht selber essen kannst, dann hebe es auf für später. Oder gebe es jemand anderen, der es essen kann. Aber schmeißen nicht. Und das ist wirklich ein großes Problem bei uns in Europa. Wir schmeißen viel Essen weg. A'udhu billah. Und das ist eine Katastrophe. Das dürfen wir uns nicht erlauben. La hawla wa la quwwata illa billah. Neunte Sache haben wir gesagt voriges Mal. Iza sakatat lukma, ella yetrukaha. Wenn jemanden ein Bissen auf den Boden fällt, er darf es nicht lassen. Auf keinen Fall. Sondern er muss es wieder aufheben. Wenn darauf irgendwas ist, Schmutz, das man entfernen kann, er entfernt es und isst es. Wala yada'aha li shaitan. Und er darf es nicht dem Shaitan überlassen. Ja? Der Shaitan, ihm darfst du nichts überlassen. Sondern du, wenn irgendwas schmutzig ist, entfernst du und isst es. Aywa, ashiren. Intizaruhu hatta yadhhaba fawruhu wa dukhanu. Er wartet, zum Beispiel du bekommst ein Essen, ja? Oder du machst dir ein Essen, oder wie auch immer. Du wartest, bis der Dampf, der Rauch weg ist. Ja? Und ist es nicht heiß? Ja? Weil in so einem Essen, von dem der Rauch weg ist, ja? Und Dampf, in diesem Essen gibt es mehr Baraka. Ja? Ist mehr Segen in so einem Essen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Hadi ashar adamu nafhi fi ta'am. Er darf nicht in das Essen pusten. In das Essen darf man nicht pusten. Egal, ob das Essen warm ist oder kalt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man in das Essen pustet. Oder in das Trinken. Du tust Kaffee oder Chai trinken und dann, und das ist nicht erlaubt. Warte ein bisschen. Wo ist das Problem? Ein bisschen warten. Pusten ist nicht erlaubt. Halas? Wenn jemand kommt und sagt, ja, Gründe, warum hat der Prophet das gesagt? Warum hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, alle diese Sachen gesagt? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn das offenbart hat. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى sagt Allah subhanahu wa ta'ala. In welcher Sura? Sura? Al-Najm, aywa. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى. Er redet nicht nach seinen Gelüsten, das was ihm passt. In huwa illa wahyun yuha. Sondern das ist Offenbarung, die ihm offenbart wird. Allah hat ihm das alles beigebracht. Und er, alayhi salatu wassalam, bringt uns das bei, womit Allah subhanahu wa ta'ala ihn verpflichtet hat. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Er pustet nicht in sein Essen. Halas. Aywa. Dann haben wir gesagt, al-aklu min jawanibi ta'am. Der Prophet salam befehlt, dass man von den Seiten des Essens isst. Von den Seiten. Zum Beispiel, wir haben einen Teller und dann, zum Beispiel in diesem großen Teller gibt es verschiedene Arten von Essen. Ja? Zum Beispiel auf der einen Seite ist Reis, auf der anderen Seite ist irgendwas anderes. Ja? Und so weiter und so weiter. Du isst nicht aus der Mitte. Weil der Prophet salam sagt, die Baraka kommt in die Mitte. Und wir essen von den Seiten Richtung Mitte. Und aus der Mitte darf man nicht essen. Na was? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Zum Beispiel bei uns gibt es dieses Essen, Pide. Ja? Das ist so im Kreis. Ja? Pide heißt es auf Türkisch, bei uns heißt es auch so, vielleicht ist es was anderes bei euch. Al-Muhim, so im Kreis ist es, Essen. Ja? Wie ein Steigstrudel oder sowas. Wie Börek. Aywa, Börek ist das richtige Wort. Ja? Und manche, die kein Adab haben, er greift sofort in die Mitte. Weil da denkt meistens, da ist viel Fleisch oder viel diese Füllung drinnen. Ist nicht erlaubt, sondern wir essen von den Seiten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Halas. Auf jeden Fall diese Sachen, die wir erwähnen, wir müssen sie alle zusammennehmen. Nicht, du nimmst nur eine und die anderen verlässt du. Wohin wirst du landen? In die Irre. Bei welcher Sache? Bei dieser Sache. Ja? Es gibt Leute, wir sagen, bei Muslimen sagen wir, er ist auf dem falschen Weg in dieser Sache. Das bedeutet, wenn er in dieser Sache auf dem falschen Weg ist, das bedeutet nicht gleich automatisch, dass er komplett auf dem falschen Weg ist. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Manche Sachen bedeuten das. Zum Beispiel, wenn jemand nicht betet, dann ist er total auf dem falschen Weg. Total, nicht nur im Gebet, sondern in allen Sachen. Ja? Wenn jemand aber betet, aber er betet nicht nach Sunna, dann sagen wir, diese Sache macht er nicht richtig. Ja? Zum Beispiel jemand fastet. Er macht das nicht richtig. Ja? Und da gibt es viel, was man falsch machen kann beim Fasten. Glaubt mir. Wie der Prophet s.a.w. sagt, in einem Hadith Qudsi, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der, wie sagt man das, übles Nachrede, üble Wörter nicht lässt, andere beleidigen, über andere sprechen, Böses anschauen. Allah braucht seinen Hunger nicht. Ja? Weil wenn wir sagen Fasten, er fastet mit seinem ganzen Körper und mit seiner ganzen Seele. Sein Magen fastet, seine Zunge fastet. Was? Hm? Er erlaubt ihr nicht, dass sie irgendwas spricht. Seine Augen fasten. Ja? Er senkt seinen Blick. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Die haben eh darüber geredet. Fasten bedeutet nicht, du hungerst. Von Fajr bis Aksha. Von Maghrib. Also von Fajr bis Maghrib. Von Sabah bis Aksha. Du tust hungern. Nichts essen, nichts trinken und fertig. Das war's, du hast gefastet. Mashallah, der Barakallah. Nein, Fasten bedeutet, dass deine ganze Seele fastet. Dein ganzer Körper, dein ganzer Geist. Ha? Du verlässt alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Alhamdulillah. Aywa, 13. Sache haben wir gesagt, eine Jajlisse alal Ard. Und da, glaube ich, sind wir stehen geblieben. Aywa. Eine von den Verhaltensregeln eines Muslims bei Essen ist, dass er auf dem Boden sitzt. Dass er auf dem Boden sitzt. Wir sagen nicht, es ist verboten, dass man am Tisch isst. Ja? Sagen wir nicht. Wer das sagt, das ist falsch auf jeden Fall. Ja? Aber nach der Sunna, ja, ist es dass man auf dem Boden sitzt beim Essen. Und derjenige, der nicht immer auf dem Boden essen kann, er soll das wenigstens manchmal machen, inshallah ta'ala. Oder so viel er kann. Weil es ist was? Es ist Sunnah und es ist von islamischem Adab, dass man auf dem Boden isst. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, ich habe einige Geschichten über unsere Brüder gelesen, rahimahumullahu ta'ala. Zum Beispiel einer unserer Brüder, rahimahumullahu ta'ala, als er zurückgekommen ist, nach Hause, also von dort nach Saudi-Arabien, er wollte nicht mehr im Bett schlafen. Auf keinen Fall. Obwohl, er hatte eine Villa, er hatte einen Swimmingpool, er hatte alles. Er schläft nicht im Bett. Er schläft auf dem Boden. Weil daran hat er sich gewöhnt. Das erinnert ihn an die glücklichen Tage. Die Tage als freier Mann. Die Tage der Löwen. Ja? Er schläft auf dem Boden. Will nicht im Bett schlafen. Dann hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala wieder gerufen und ist gegangen. Und dann ist er zu seinem Herrn subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. La hawla wa la quwwata illa billah. Khalas? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: "Akulu kama ya'kulu al-'abd wa ajlisu kama yajlisu al-'abd, fa innama ana 'abd." Ich esse wie ein Abd. Was ist ein Abd? Ein Diener, ein Sklave. Ich esse wie ein Diener, wie ein Sklave, und ich sitze wie ein Diener, weil ich bin tatsächlich ein Diener. Na? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzt auf dem Boden und isst auf dem Boden. Und wir essen die Herrscher. Na? Er sitzt hoch und er lehnt sich an und er streckt seine Hand so aus, weil er kann nicht nach vorne gehen. Er kann nicht, er ist ein König. Er lehnt sich an, er hat eine Lehne, wo er sich anlehnt. Geht das? Er lehnt sich so an, und dann nimmt er so und dann isst er so und dann trinkt er so. Oder er legt sich hin, wie ein was? Wie ein König. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam war der weiteste Mensch von solchen Leuten, subhanallah. Omar radiallahu anhu kam zum Propheten Salame in sein Zimmer rein. Der Prophet Salame war gerade aufgewacht. Alayhi salatu wasalam. Und auf seinem Körper waren Streifen von diesen, wie sagt man das? Palmen. Hasr, aber diese, das sind von Palmen so geflochtene. Echt? Also von Palmen, also Palmen, Schismo. Palmenblätter, aywa, von den Dattelpalmen. Sind solche geflochtenen Teppiche oder sowas. Ne? Darauf ist der Prophet geschlafen. Als er aufgewacht ist, überall Spuren, subhanallah, von dieser. Und der Umar radiallahu anhu beginnt zu weinen und sagt: Ja, Rasulullah. Ne? Der Kisra, der Herrscher von Persien oder der Kaiser, sie haben Betten aus Gold, subhanallah. Wir können dir das alles leisten, ja, Rasulullah. Ne? Wir können dir das alles machen, dass du noch besser lebst als die und du verdienst es auch. Das sind Kuffar. Ha? Der Professor sagt: Ja, Omar, bist du nicht denn damit zufrieden, dass denen diese Dunya gehört und uns gehört die Akhira? Halas. Lass die wollen die Dunya. Lass die Dunya haben. Ja? Allahu Akbar. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Und derjenige, der sich überhebt, ja, der hochmütig wird, hochnäsig, arrogant. Ja, und dieser Welt den Vorsprung gibt. Er will diese Dunya. Er liebt diese Dunya mehr als die Akhira. Für ihn ist Jahannam vorbereitet schon. Reserviert. Das ist sein Platz, seiner Rückkehr. Ja? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Und derjenige, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, und derjenige, der den Platz seines Herrn fürchtet, وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى, und seiner Seele den freien Lauf verbietet, وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى, seiner Seele, er verbietet ihr den freien, dass er sie sagt: Halas, mach Seele, mach was du willst. Weil die Seele ist wie لَأَمَارَةٌ بِهِ, so die Seele, wie Yusuf, also in der Sura Yusuf erwähnt wird, ja, die Seele ist die, die ständig das Böse also von dir verlangt. Und dich auf das Böse, wie sagt man das? Leitet, aywa. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, und seiner Seele den freien Lauf verbietet oder das Böse verwehrt. فإن الجنة هي المأوى. Für ihn ist Jannah schon vorbereitet. Allah, die Seele will alles. Die Seele will vieles. Aber du, was sagt der Prophet Salameh? Ich sitze wie ein Diener, wie ein Sklave Gottes und ich esse wie ein Sklave Gottes, weil ich bin wahrlich ein Sklave Gottes. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Salameh, Akulu kama ya'kulu al-abd, fawalladhi nafsi biyadi. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناها بعودة ما سقى منها كافر شربة ماء. Ich esse wie ein Diener, wie ein Diener Gottes, weil wallahi, wenn diese Welt irgendwas bei Allah wert wäre, wenn diese Dunya so viel wert wäre wie Flügel von einer Gelse, er würde einem Kafir nicht erlauben, dass er einen Schluck Wasser trinkt. Ja? Wenn diese Dunya irgendwas wert wäre bei Allah, ein Kafir würde nicht einen Tropfen Wasser trinken. Geben wir nicht. Aber diese Dunya ist nichts wert bei Allah. Lass ihn. Nehmen so viel er will. Das wird zu seinem Verhängnis werden. La hawla wa la quwwata illa billah. Da sind wir stehen geblieben letztens, glaube ich. Ja? Oder hier. Der 14. Punkt. إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِتَعَامٍ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْهُ. Wenn sein Diener, du hast einen Diener und er bringt dir Essen, dass er mit dir auch essen darf. Oder du gibst ihm etwas von deinem Essen. Weil er hat das ganze Essen gemacht. Und den schönen Duft hat er gerochen, Mashallah, Fleisch und so. Und dann am Ende, er bringt dir Essen und du sagst, husch, geh in dein Zimmer, verschwinde. Macht das ein Muslim? Nein, sondern du erlaubst ihn, dass er mit dir ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Ihr kennt ja die Geschichte von Abu Zar. Ja? Abu Zar radiallahu anhu war das, der seinem Diener etwas Böses gesagt hat. Er war schwarz. Und er hat seine Mutter irgendwie im negativen Sinne erwähnt. Ja? Im negativen Sinne. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat sich beschwert. Und der Prophet sagt zu ihm, du nennst seine Mutter? Du nennst seine Mutter? Ja? Er hat zu ihm gesagt, du bist Sohn einer schwarzen Frau. Ja? Du nennst seine Mutter? Wisst ihr, was er zu ihm sagt? Anta rajulun fika jahiliya. Du bist ein Mann, in dir steckt noch Jahiliya. Also die vorislamische Zeit. Du hast dich nicht von alles losgesagt. Du hast dich nicht von dem Benehmen, ja? Von den Sachen des Jahiliya hast du dich nicht losgesagt. Wie viele solche Brüder haben wir, meine lieben Brüder? Ja? Er ist im Islam, Bart, Mashallah, hat sich die Hose über die Knöchel geschnitten und so, Mashallah, Tabarakallah, und betet, Allahu Akbar. Ja? Aber er hat noch Benehmen von der Jahiliyyah. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Er sagt manchmal sehr, sehr schwere Sachen, Subhanallah. Aisha hat über Safiya gesagt, diese Kleine, also Kleine, niedrig, die ist nicht so hoch, nicht so groß gewachsen, diese Kleine, der Prophet sagt zu ihr, Wallahi, dieses Wort, was du über sie gesagt hast, wenn man das mit Meer vermischen würde, würde es das ganze Meer vergiften. So giftig sind diese Wörter. Giftiger als Schlangenbisse. Ja? Abu Zar sagt zu seinem Sklaven, zu seinem Diener, der Muslim war, du bist Sohn einer schwarzen Frau. Er hat sich beim Propheten beschwert, der Prophet sagt, Wallahi, anta rajulun fika jahiliya. Du bist ein Mann, in dir steckt noch immer Jahiliya. Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Wallahi, ich habe mir gewünscht, ich hätte Islam an diesem Tag genommen. Ich war so lange im Islam, wie konnte mir das entgehen? Wie konnte mir so etwas passieren? Er sagt, ich habe meinen ersten Diener das gleiche Kleid gekauft wie sich selbst. Den gleichen teuren Umhang. Wir sind auf der Straße gegangen und einer hat gesagt, Subhanallah, was ist da los? Du und dein Diener, ihr trägt die gleichen teuren Kleidungen. Ja, man kann gar nicht unterscheiden, wer der Herr ist. Ja? Er sagt, lass mich bitte. Ja? Er sagt, ich habe einmal zu diesem Mann etwas gesagt. Das hat mich sehr teuer gekostet. Ja? Seitdem behandle ich ihn, wie sagt man das, als wäre er... Gleichrangig. Barakallahu fikum, gleichrangig. Aywa. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Naam. Das habt ihr auch verstanden, Alhamdulillah. Nur in unserer Zeit haben wir ja keine Diener. Ja? Wir haben keine Diener. Aber wir haben vielleicht einen Khadim. Einen Diener, aber nicht Sklave. Was ist ein Diener? Er arbeitet für Geld. Aber ein Sklave, er arbeitet nicht für Geld. Er ist sein Eigentum. Ja? Echt? You bought someone. A sklave. When you give the money to someone, you have bought something for yourself. This is your personal money. Yes, yes, yes. Genau das habe ich gesagt. Er ist dein Eigentum. Ein Sklave ist dein Eigentum. Du kannst ihn verkaufen, du kannst ihn freilassen, du kannst ihn herschenken, aber ein Diener nicht. Ja? Er hat seine, ich sag mal das, seine Arbeitsstunden, die er arbeitet, täglich so und so viel. Pro Woche 50 Stunden, du bezahlst mich pro Stunde so und so viel. Ja? Aber auch für diese Person gilt das. Auch für diese Person gilt das. Ja? Du könntest eine. Dunja ist, wie sagt man das? Verführerisch. Ja? Und du sagst ihm, mach uns morgen das und das und so, du hast ein Schaf geschlachtet, mach uns morgen das. Er macht das. Ja? Er ist ein Diener. Das bedeutet, wenn du einen Diener hast, das bedeutet, du bist reich. Ja? Der, der einen Diener hat, ist jedes, ist natürlich, normalerweise ist, dass er besser steht als der Diener. Er ist reicher und lebt besser als der Diener. Ja? Und dieser Diener, Allahu a'lam, wann er eine Gelegenheit hat, zum Beispiel ein geschlachtetes, ein gebratenes Schaf zu essen. Ja? Und er hat es gemacht und so, und dann am Ende des Tages, du ladest deine Brüder ein, deine Familie ein, die Männer sind in einem Zimmer, die Frauen sind im anderen Zimmer und der Diener bringt die ganze Zeit Sachen und so. Ja? Und dann am Ende kann er die Sachen packen und nach Hause gehen. Nein, das darfst du dir. Du als Muslim darfst das nicht erlauben. Du sagst, nein, nein, komm, du isst mit uns. Oder wenn er sagt, nein, ich muss gehen und so, dann nimmst du es und nimmst mit. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Als Muslim handelt man so. Alles? Aywa. Nächste Sache. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet, das ist der 15. Punkt. Das Essen. Der Nabi sallallahu kana Nabi sallallahu idha ishtahahu akala wa idha lam yujibhu taraka. Der Prophet sallallahu. Wenn ihm ein Essen, das ist der 15. Punkt, gell? Wenn ihm ein Essen gefallen hat, hat er es gegessen. Wenn ihm ein Essen nicht gefallen hat, er hat es nur gelassen. Ja? Haben wir diesen Punkt erwähnt? Ja. Voriges Mal? Nein. Nein. Al-Muhim, nicht so wichtig. Vielleicht nicht, Shalom Ta'ala. Ja? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihm ein Essen gefallen hat, er hat es gegessen. Wenn es ihm nicht gefallen hat, er hat es gelassen. Er hat kein einziges Wort gesagt, pfui, wäh, das gefällt mir nicht, das ist dies, das ist das, das hat einen komischen Geruch. Nein, deine Frau bringt dir Essen, deine Mutter bringt dir Essen, egal wer bringt dir ein Essen. Ja? Wenn es dir gefällt, iss, wenn es dir nicht gefällt, kein Wort. Ja? Man brachte eine gebratene Eidechse. Ja? Was ist eine gebratene Eidechse? Das sind Wüsteneidechsen, die sind halal zu essen. Wüsteneidechsen, die sind groß, haben hinten einen großen, dicken, stacheligen Schwanz. Ja? Viele Stacheln auf dem Schwanz hinten. Ja? Haus, die brachten es zum Propheten auf den Tisch. Ja? Und der Prophet wollte etwas davon nehmen. Und die Sahabia, die das gemacht hat, hat gesagt, ja, Rasulallah, das ist ein Dabur. Ein Dabur, also eine Eidechse. Und der Prophet hat seine Hand wieder zurück, also so genommen. Und Khalid ibn Walid saß mit ihm am Tisch und sagte, ja Rasulullah, ist das haram? Der Prophet sagt, nein, sagte, es ist nicht haram, aber sowas gibt es nicht in meinem Volk. Also in Mekka gibt es sowas nicht. In Mekka wird sowas nicht gemacht, sondern nur bei den Wüstenbewohnern, bei den Beduinen, bei den Arabern. Ja? Der Prophet sagt, das ist also ein Beweis, dass es halal ist, dass es erlaubt ist. Aber dem Propheten Salam hat das nicht gefallen. Er hat das nicht gegessen. Ja? Wenn er aber erlaubt, dass jemand etwas vor ihm macht, dann ist das ein Beweis, dass es halal ist. Weil der Prophet Salam würde niemals erlauben, dass man Haram vor seinen Augen macht. Er würde sofort reagieren. Alayhi salatu wassalam. Versteht ihr mich? Ja? Und das ist Hikmah. Das ist Weisheit. Es ist nicht Weisheit, dass du sagst, na, lass ihn, er ist Jahil, er kennt sich nicht aus. Das ist nicht Weisheit. Sonst würde die ganze Religion verloren gehen, Allahu Akbar. Er ist ein Jahil. Deswegen, weil ein Jahil ist, sag ihm, mach das nicht, das ist haram. Er will, mach nicht, das ist haram. Das ist haram. Das ist deine Aufgabe. Du darfst nicht anders handeln. Ja? Wie manche Juhal in unserer Zeit, die mit Dawa arbeiten und sagen, na, sag ihm nichts lieber, na, er kennt sich nicht aus, er ist Jahil, er ist neu. Gerade weil er neu ist, sag's ihm. Weil wenn du ihn anschaust und er macht einen Blödsinn, er wird sich denken, der ist länger im Islam. Er kennt sich aus, er hat gelernt, er hat gelesen. Wenn er mir erlaubt hat, dass ich das gemacht habe, er wird es immer wieder machen. Aber du reagierst sofort am Anfang und sagst, das ist haram, das hat der Prophet verboten. Er kann es sich jetzt aussuchen. Entweder er macht es weiter und macht haram mit Wissen, mit Ilm, oder er sagt, möge dich Allah belohnen. Ich habe es nicht gewusst. Alhamdulillah, alles, was vorher war, wird ihm verziehen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber dass du, er macht haram und du schaust zu, wir waren einmal auf einer Reise. Ja? Und wir waren viele waren wir auf dieser Reise. Und mit uns war ein Bruder, er war neu im Islam. Ziemlich neu. Ja? So richtig neu. Und er hat sich wirklich nicht ausgekannt. Er hat alle paar Stunden hat er einen Haram gemacht. Ja? Aber es ist ja auch nichts Neues. Er ist in Jahiliyyah aufgewachsen. Er ist im Haram aufgewachsen. Er ist im Kufra aufgewachsen. Er sagt dies. Er sagt, ich schwöre auf meine Mutter. Wir reagieren sofort und sagen, das darfst du nicht machen. Dass du sagst, ich schwöre auf meine Mutter, ist Haram. Ist kleiner Schirk, darfst du nicht machen. Na, halas. Er sagt irgendein anderes, weil wir sagen, das ist Haram. Er macht dies, wir sagen, mach das nicht. Und so. Er hat sich, Allah weiß, wie er sich gefühlt hat. Ja? Aber wenn er ehrlich ist, wenn er ehrlich ist, was bedeutet ehrlich? Ein Mensch, er ist normal, er ist nicht verdorben, er ist kein Schauspieler. Er tut so, weißt du, oh Gottesfürchtig, ja, ja. Aber wenn du ihm sagst, mach das nicht, da sieht man seine Gottesfurcht. Ja? Oder nicht? Subhanallah. Harun al-Rashid steht auf seinem Pferd. Und um ihn ist seine, wie sagt man das? Seine Bodyguards, Killermaschinen. Und ein Jude kommt zu ihm und sagt, Ittaqillah, ya Rajul, fürchte Allah, du Mann. Was macht Harun al-Rashid? Er kann nur so machen. Und der Jude ist verschiertes. Er kommt runter von seinem Pferd und macht Sajda zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die fragen, was ist los? Ein Jude bringt dich dazu, dass du... Er sagt, nein, Wallah. Ja? Ich bin nicht einer von denen, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn man ihnen sagt, Ittaqillah, ahadathu izzatu bil ithm. Wenn man ihnen sagt, fürchte Allah, der Stolz bringt ihn dazu, dass er, was? Ein Tyranne wird. Ja? Der Stolz bringt ihn dazu, dass er eine Sünde begeht. Deswegen, ein Bruder, du kommst und sagst, Ittaqillah, hast du keine Angst vor Allah? Fürchte Allah. Der, was? Fürchte du Allah, was ist? Ist sofort bereit zu diskutieren, subhanallah. Anstatt, dass er das sagt, was Sunnah ist, wenn jemand zu dir sagt, Ittaqillah, fürchte Allah, dass du sagst, Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Oh Allah, mach mich zu den Muttaqin, zu den Gottesfürchtigen. Das ist Sunnah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Harun al-Rashid kommt von seinem Pferd und macht Sajda. Alhamdulillah. Nicht, er will nicht zu denen sein, die hochmütig werden und arrogant werden. Nein. Khalifa, Emir al-Mu'minin, der Führer, Sultan aller Muslime, subhanallah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Und deswegen auch ein Bruder, wenn er ehrlich ist, wenn er die Religion richtig angenommen hat, ja? Wenn er sie wegen mir angenommen hat, wenn er Islam wegen mir annimmt, es zählt sowieso nichts. Wenn er wegen dir annimmt, es zählt, wenn er wegen seiner Frau Islam annimmt, das zählt nicht. Früher oder später wird das Ganze zugrunde gehen. Aber wenn er ehrlich für Allah Islam annimmt, er freut sich über alles, was du ihm sagst. Du sagst ihm, der Prophet hat so gemacht, der Prophet, die Sahaba haben so. Der staunt. Er ist voller, wie sagt man das? Voller Hamas. Er ist voller, wie sagt man das? Er ist richtig motiviert. Er freut sich über alles, was er über Islam lernen kann. Ja? Aber einer, der falsch ist, hat böse Hintergedanken. Wallahi, ich gehe mal in die Moschee, ein bisschen zu sehen, wie sie ist, wie diese Leute dort ticken. Wenn sie sagen, was mir gefällt, bleibe ich dort. Wenn sie irgendwas sagen gegen mich, gegen meine Nationalität, gegen mein Volk, gegen meinen Stolz, gegen meine Urväter, dann verlasse ich sie. أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله سبحانه وتعالى sagt, auch dann, wenn seine Väter nichts verstanden haben und auch nicht auf dem rechten Weg gewesen waren, also gewesen sind, auch dann nicht, meine Väter, mein Stolz, meine, ich bin Albaner, ich bin Türke, ich bin Kurde, ich bin Afghane, ich bin, das ist mein Stolz. Wenn deine Väter auf dem rechten Weg gewesen sind, Alhamdulillah, wenn sie aber auf dem falschen Weg gewesen sind, darfst du nicht an denen festklammern. Du darfst an wen festhalten? An den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der keine Fehler begangen hat. Wieso? Weil Allah ihn recht geleitet hat. Subhanahu wa ta'ala. Ha? Alhamdulillah. Das ist so leicht zu verstehen, subhanallah. Wir müssen uns beeilen, inshallah ta'ala, damit wir weiterkommen. Aywa. Der Prophet, wenn ihm ein Essen gefallen hat, hat er es gegessen. Wenn es ihm nicht gefallen hat, er hat es gelassen. Habt ihr das verstanden? Das ist ein Benehmen eines Muslims. Jemand bringt dir Essen, es gefällt dir. Du isst es. Wenn es dir nicht gefällt, nicht reden, dieses Essen ist fui, das gefällt mir nicht, das ist dies, das ist das Haram. Ha? Du lässt es einfach, es gefällt dir nicht und es kann möglich sein. Es gab. Was, wenn die Frage danach kommt? Ha? Die Frage kommt, warum isst du nichts? Du sagst, ich esse sowas nicht. Ich esse sowas nicht. Und fertig. Der Professor mir sagt, ich esse sowas nicht. Ich esse das nicht. Ich esse sowas. Sowas gibt es bei uns nicht. Ich bin nicht gewöhnt, Eidechse zu essen. Gibt es sowas nicht bei uns. Der Professor hat auch keine Zwiebel gemacht. Alayhi salatu wassalam. Ha? Zum Beispiel. Aywa. Teftishu temri min ad-dud. Das ist Punkt 16. Teftishu temri min ad-dud. Dass er eine Dattel, eine Hurma, dass er sie überprüft, ob drinnen Würmer sind oder nicht. Das ist Adab. Das ist islamisches Benehmen. Zum Beispiel, jemand kommt jetzt von den Brüdern und spendiert uns Datteln. 2-3 Kilo gibt sie hier vor uns und wir wollen essen. Ja? Aber er hat uns gesagt, vielleicht gibt es da solche kleinen Würmer. Ist es von Adab? Du machst sie auf, schaust, wenn ein Wurm drinnen ist, schmeißt du ihn raus, raus mit dir, ja? Wenn irgendwas da ist, und isst es. Aber nicht 2 Kilo Hurma sofort in den Müll werfen. Der Professor würde das nie machen. Sondern der Professor macht eine Dattel auf. Wenn da drinnen ein Wurm ist, er schmeißt ihn raus und er isst die Dattel. Was ha? Ist er weiter? Ja, natürlich. Mit Wurm kein Wurm wegschmeißen. Nein, nicht. Warum? Der Wurm hat nur sein Risk genommen. Es gibt manchmal Eier von ihm. Na, dann schmeißt du sie raus. Der Wurm hat seinen Anteil genommen und dein Rest gehört dir, keiner kann es dir wegnehmen. Kein Wurm und keine Fliege und kein Mensch und kein Tier, niemand. Dieser Rest gehört dir und das, was ich gegessen habe, gehört mir. Ja? Du schmeißt ihn raus, sagst raus, Bismillah, und tust das und isst es. Das gleiche gilt auch für andere Früchte, bei denen es Verdacht oder Indizien gibt, dass da drinnen Würmer sind, wie zum Beispiel Zwetschgen, Esch. Apfel, dort hat ein Wurm, Dings, wirst du die Apfel wegwerfen? Wenn du das machst, dann bist du ein Esch? Musrif. Ja, einer der, wie sagt man das? Wie sagt man Musrif? Israf. Verschwenderisch bist du. Ja? Und die Musrifin sind was? Ikhwan und Shayatin, das sind die Brüder von den Teufel, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Ja? Innal Mubadhirine kanu ikhwana shayatin. Die Mubadhirin, die Verschwender, das sind Brüder von den Shaitan. Ein Apfel drin ist Wurm. Du nimmst Messer. Messer haben wir genug, Alhamdulillah. Schneidest, machst das, reinigst das, Alhamdulillah. Fertig. Wo ist das Problem? Aber du schmeißt die ganze Apfel. Das ist nicht die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ha? Wie handelt ein Kafir? Ein Wurm nimmt alles und schmeißt in den Müll. Und Leute haben nichts zu messen, subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Aywa. Der 17. Punkt war, das, was man nach dem Essen sagt. Das, was man nach dem Essen sagt. Es gibt bei dieser Sache viele Zikr, die man nach dem Essen sagt. Wie zum Beispiel Alhamdulillah. Oder Alhamdulillah, alladhi at'amana min gairi kuwatina wala hawli minna. Allah sei Dank, der uns der uns versorgt hat, der uns ernährt hat, ohne jeglichen Einsatz von uns und Kraft. Was bedeutet das? Dieses Essen, was du da isst, du verneinst jeden Einsatz von dir, Kraft von dir, oder du sagst, ich habe das mit meinen Händen verdient, ich habe hart dafür gearbeitet. Du verneinst alles und sagst, nichts, nichts, nichts, ich habe nichts gemacht. Alles kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Essen kommt von Allah. Ja? Weil es ist wirklich so. Allah ist derjenige, der dir dieses Essen gegeben hat. Wallahi, wenn du versuchst, ein Essen zu verdienen, zu erarbeiten, ohne Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe, was wird am Ende sein? Sifri. Bosch. Nichts. Wallahi, du wirst nichts schaffen. Allah ist der subhanahu wa ta'ala, der dich ernährt, der dir hilft, der dich unterstützt und der dir am Ende gibt. Er will nur von dir subhanahu wa ta'ala, dass du ein bisschen, dass du ein bisschen Einsatz zeigst. Aber das Wichtigste als dieser Einsatz, der Sebeb, ist was? Der Tawakkul, dass du dich auf Allah verlässt. Wie die Sahaba, radiallahu anhu, sagen, wie Umar radiallahu anhu sagt, Wallahi, wenn ihr euch richtig, aufrichtig auf Allah verlassen würdet, dann wärt ihr wie diese kleinen Vögel. Sie fliegt in der Früh raus mit einem leeren Magen und am Abend kommt sie zurück in ihr Nest mit vollem Magen. Hat sie gearbeitet? Hat sie? Allah hat sie ernährt, süß gegangen, hat gesucht, tak, tak, tak, tak. Ihre Aufgabe war nur rauszufliegen und ein bisschen sich herum umzusehen. Allah wird das Essen schon kommen lassen, inshallah ta'ala. Das gleiche gilt für uns. Seh dich ein bisschen um, schau mal hin und. Das Essen wird kommen, versteht ihr mich? Aber nicht so wie dieser falsche Tawakkul ohne Esbab. Was sind Esbab in diesem Fall? Esch? Nicht Gründe, sondern Sebab bedeutet also Voraussetzung oder nicht Voraussetzung, sondern Grund. Aber hier in diesem Sinne hat es eine andere Bedeutung. Mittel. Mittel zum Zweck. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sebab. Du machst das, was in deiner Kraft steht. Die kamen zu Imam Shafi und sagen, es gibt Leute bei uns. Ja? Sie sagen, wir verlassen uns hundertprozentig auf Allah. Sitzen in der Moschee und machen gar nichts. Ja? Was sagt Imam Shafi? Imam Shafi sagt, dann sag denen. Ja? Wenn sie ihre Hand ausstrecken und jemand ihnen eine Münze gibt, er soll mit dieser Münze kein Essen kaufen, sondern er soll abwarten, die Münze wird selber in seinen Mund springen. Ja? Das ist doch Blödsinn. Sondern du machst das, was in deiner Kraft steht. Ja? Gehst arbeiten, inshallah, ta'ala, was? Ja? Versteht ihr mich? Welche Arbeit? Wenn wir sagen Arbeit, Arbeit, die dich nicht von Koran und Sunna abhält. Jede Arbeit, die dich von Religion abhält, das ist keine Arbeit. Das ist Sklaverei. Du hast dich zu Sklaven gemacht. Jemanden anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Frau hat dich zu ihren Sklaven gemacht. Du bist ihr Ackergaul, ihr Pferd, Arbeitspferd. Ja? Deine Kinder haben dich zu ihren Esel gemacht. Du arbeitest Tag und Nacht, hast Allah verlassen, subhanahu und seine Religion. Das ist keine Arbeit, das ist Sklaverei. Aber du arbeitest, aber tust nicht deine Religion vernachlässigen. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ich kann nicht beten, ich muss arbeiten, das ist ein Schwachkopf. Einer, der nichts in der Birne hat. Hat dich Allah verpflichtet zu beten? Oder hat dich Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet zu arbeiten und das Gebet zu verlassen? Nein, sondern deine Pflicht ist das Gebet. Verstehst du mich? Deine Pflicht ist die Religion Allahs. Dafür hat dich Allah erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ich habe die Menschen erschaffen nur aus einem Grund, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige. Ja? Dass sie mich anbeten. Deswegen hat dich Allah erschaffen. Ja? Wenn du deine Dunya, Geld verdienen, Familie, Frau, Kinder, Freunde, Brüder und so weiter und so weiter, wenn du das alles mit der Religion Allah subhanahu wa ta'ala in Einklang zusammenbringen kannst, kannst du machen von der Dunya, was du möchtest. Ja? Aber wenn dich irgendwas von dieser Welt, von der Religion Allahs abhält, dann verlass es. Nimm die Religion Allahs. Weil dafür wurdest du erschaffen in Wirklichkeit. Und nicht wie ein Esel zu arbeiten, Tag und Nacht und so. Betest du, Allah, ich kann nicht beten, ich muss arbeiten. Für was arbeitest du? Am Ende wirst du das alles verlassen, Allahu Akbar. Aber wenn du die Religion richtig praktizierst, wenn du Koran und Sunnah richtig praktizierst, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht im Stich lassen. Je stärker dein Iman ist, desto größer werden deine die Prüfungen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Tawagit werden dich verfolgen. Die Tawagit werden dir verbieten, dass du Durus machst in den Moscheen. Wie zum Beispiel Ulema in den arabischen Ländern. Syrien, Libyen, Libanon und so weiter, Ägypten, Saudi-Arabien. Sobald sie sehen, dass du bereit bist, dein Leben zu opfern für Allah, sie verbieten dir, du darfst nicht in die Moschee mehr Jugendliche versammeln, ihnen Vortrag machen. Die verbieten ja dies, die verbieten ja das. Dann darfst du aus deinem Haus nicht mehr rausgehen, um in der Moschee mit den Muslimen zu beten. Sowas gibt es viele. Ich kenne solche Scheich. Abdallah Saad zum Beispiel. Scheich Abdallah Saad, Hafizahullah. Einer der größten Ulema im Hadith. Einer der größten Ulema im Hadith in unserer Zeit. Muhaddis al-Asr nennt man ihn in Saudi-Arabien. Abdallah Saad. Suchst es, er hat urviele Vorträge, subhanallah, und urviele Bücher hat er geschrieben. Er zum Beispiel darf nicht aus seinem Haus raus. Er sitzt zu Hause. Ich habe ihn einmal besucht, alhamdulillah, in einer Moschee, wo er betet. Dann hat er uns zu sich eingeladen, zu ihm nach Hause. Wir waren mit diesem Sheikh. Mithat Farraj, das ist dieser Sheikh, er hat das Buch Al-Uzru Bil-Jahl geschrieben und Fatawa Al-Immat Al-Najdiya. Auf jeden Fall, wir waren bei ihm zu Besuch. Er hat uns das Buch damals gezeigt. Er sagt, einige türkische Brüder haben das Buch auf Türkisch übersetzt und hat uns das Buch gezeigt. Al-Uzru Bil-Jahl. Jahl als Entschuldigung. Ja, dann hat er gesagt, gehen wir zu Abdallah Saad zu Besuch. Dann sind wir gegangen zu ihm. Er hat neben uns gebetet in der Moschee. Dann ist Sheikh Mithat Farraj zu ihm gegangen und gesagt, ja, das sind einige Studenten aus Medina, wollen dich kennen. Er hat gesagt, ahla wa sahla, komm zu mir nach Hause. Dann sind wir zu ihm nach Hause. Er war sehr, sehr oft im Gefängnis. Aber er hat ein Schweißherz, er hat eine Krankheit am Herz. Deswegen, sie lassen ihn immer raus. Weil wenn er im Gefängnis stirbt, dann wird es heißen, die haben ihn getötet. Und dann werden sich viele Leute aufregen und dann werden Unruhen passieren und dann werden andere Leute im Gefängnis landen und hin und her. Sie sagen, lassen wir. Wenn er Probleme hat, soll er zu Hause bleiben, Arzt kommt und so, dass die ja nicht sagen, wir hätten ihn getötet. Subhanallah. Je größer dein Iman ist, desto mehr Prüfungen gibt es für dich. Subhanallah. Ayyub alayhi salam, womit hat ihn Allah geprüft? Mit einer Krankheit. Ein Wurm hat seinen ganzen Körper zerfressen. Er kam zu seinem Herzen, hat begonnen an seinem Herzen zu knabbern. Allahu Akbar. Als er zu seiner Zunge gekommen ist, um seine Zunge zu zerfressen, er sagt, ja Allah, nicht die Zunge, nur die Zunge nicht. Warum? Dann kann ich kein Zikir machen. Dann kann ich dich nicht mehr erwähnen, kann ich dich nicht gedenken, kann ich nicht, wie sagt man, da kann ich dir nicht danken, kann ich dir nicht, subhanallah, dich lobpreisen. Die Zunge nicht. Allah hat ihn gerettet. Ist das für Allah schwer? Allahu Akbar. Allah hat dich aus nichts erschaffen. Allah hat dich aus nichts erschaffen. Aus nichts. Aus Adam. Wie ist es für ihn schwer, subhanahu wa ta'ala, dich zu heilen? Egal welche Krankheit es ist. Und der Prophet sagt, Allah hat keine Krankheit erschaffen, dass er für diese Krankheit auch keine Heilung hat, subhanahu wa ta'ala. Nur Allah, subhanahu wa ta'ala, hat den Menschen auch versprochen, wie der Prophet sagt, mit dem Fassad, mit den Sünden, werden Krankheiten auftreten, die früher nicht bekannt waren. Je mehr die Menschen Sünden begehen, und je mehr sie die Grenze übertreten, wird Allah mit Krankheiten kommen, die Leute werden sich nicht mehr auskennen. Was ist das für ein Virus? Wir haben alles versucht. Penicillin funktioniert, Antivirus dies, Antivirus das, Norton Antivirus. Nichts funktioniert. Allahu Akbar, gar nichts funktioniert. Warum? Hört auf mit den Sünden. Hört auf mit Kufr. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Heilung bringen. Subhanahu wa ta'ala. Aywa. Wollen wir noch eine Sache erwähnen, oder? Inshallah. Nächste Sache war der 18. Punkt. أن الإنسان إذا تبح لحما مثلا فإن عليه أن يكثر المرق. Der Prophet sallam hat befohlen, dass wenn man zum Beispiel ein Gericht kocht, Fleisch zum Beispiel, dass er mehr Wasser gibt, dass es mehr zum Kochen gibt, mehr, dass mehr ist. Durch das Wasser wird auch mehr Essen da sein, damit er seinen Nachbar auch etwas davon geben kann. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Damit er seinen Nachbar einladen kann. Warum? Zum Beispiel, du kochst jetzt Fleisch und deine Nachbarn haben, Allahu Alam, wenn sie das letzte Mal Fleisch gegessen haben. Und die riechen das. Ist nicht zu überriechen, dieser gute Geruch. Ja? Und, du und deine Kinder und deine Familie, ihr isst und die bekommen davon, die wissen, dass du gekocht hast. Und dieser schöne Geruch hat sie wirklich in Versuchung gebracht. Ja? Und am Ende kosten sie nichts davon. Nein, du als ein guter Nachbar ladest deinen Nachbar ein. Versteht sie mich? Egal, auch wenn er Kafir ist, kein Problem. Aber mit der Voraussetzung, dass er nicht gegen Islam kämpft. Ja? In diesem Fall kann er Glück haben, dass du ihn nicht irgendein anderes Essen gebracht hast. Ja. Da verbrennt er sich die Zunge. Ja, den ganzen. Allahu Akbar. Ja? Auch wenn ein Kafir ist, kein Problem. Ja? Hassan al-Basri sagt, es ist sogar erlaubt, deinem Nachbarn, auch wenn er Jude oder Christ ist, es ist erlaubt, von deinem Kurban ihm Fleisch zu schicken. Ja? Hassan al-Basri, das ist seine Meinung, subhanallah. Ja? Die anderen immer sagen nein. Aber wie gesagt, Hassan al-Basri sagt, er ist dein Nachbar. Er hat ein Recht bei dir. Und wenn er sieht, ihr Muslime, heute ist der Tag des Schlachtens, alle schlachten Fleisch, mashallah, tabarakallah, die schicken sich gegenseitig Fleisch, einer schlachtet zwei Schafe, drei Schafe und schickt seine Kinder und die gehen und verteilen, ganze Nachbarschaft verteilen sie Fleisch. Juden und Christ bekommen nichts. Ja? Versteht ihr mich? Damit wir denn unseren Akhlaq zeigen an denen. Aber das ist natürlich, wenn Hassan al-Basri sowas sagt, dann meint er damit einen islamischen Staat. Ja, wo die Juden und Christen einen Friedensvertrag mit den Muslimen unterschrieben haben, dass sie nicht gegen den Islam arbeiten, dass sie keine, wie sagt man das, Fallen und List gegen den Islam schmieden, ja, dass sie nicht Allahs Feinde unterstützen, sondern sie leben im islamischen Staat, sie können ihre Religion praktizieren. Ja. Versteht ihr mich? Sie zahlen die Jizya. Und Jizya, was ist das? Das ist nichts. Das ist nur als ein Zeichen, nimmt Islam an. Subhanallah, nimmt Islam an. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? In solchen Fällen behandelt man diese Leute natürlich auf beste Art und Weise. Aber wenn es sich um eine Person handelt, die gegen den Islam kämpft, ja? Die ständig irgendwelche Verschwörungen gegen den Islam macht, bei denen gibt es kein Fleisch. Wer soll von Glück reden, dass er nicht zum Fleisch wird? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? La haula la quwwata illa billah. Habt ihr das verstanden? Alhamdulillahi rabbil alamin. At-tasi'a ashar. Noch diese Sache werden wir erwähnen und dann machen wir nächstes Mal bei 20, Punkt 20, okay? Erinnert mich dran. Nächsten Dienstag ab 20 bis 31. Inshallah ta'ala erwähnen wir nächstes Mal. Der 20. Punkt, eine Regel des Islams, wenn es sich um das Essen handelt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn eine Fliege in dein Essen landet, dann tust du sie ganz runtertauchen. In das Essen oder in das Trinken. Ja? Dann nimmst du sie raus und schmeißt sie weg. Ja? Wenn eine Fliege in dein Essen oder in dein Trinken landet, tauchst du sie ganz rein. Weil der Professor sagt, in einer ihrer Flügel ist Gift, ist Krankheit. Und in dem anderen Flügel ist das Gegenmittel. Ja? Ist die Heilung, das Heilmittel. Deswegen, wenn sie reinfällt, ja, tut sie sofort diesen Gift ablassen. Steckst du sie rein, dann nimmst du sie raus. Und dann schmeißt du sie raus. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nicht das ganze Essen wegschmeißen wegen einer Fliege. Das machen Muslime nicht. Versteht ihr mich? Alles? Das ist die Sunna des Propheten. Und machst das. Egal wer auf einem Tisch ist. Egal welcher Präsident da ist. Ja? Egal welcher Jahil da ist. Mach es. Das, was für dich wichtig ist, ist die Sunna des Propheten. Ob er es versteht oder nicht, Pech gehabt. Wir werden uns Yawmul Qiyamah sehen. Dann werden wir sehen, wer gut dasteht, ich oder du. Ja? Und wir sind überzeugt, dass der sich an Koran und Sunnah hält, Wallahi, er wird sehr gut dastehen. Er wird im Schatten Allahs subhanahu wa ta'ala stehen, während den anderen die Sonne über ihre Köpfe sein wird. Die werden in ihrem eigenen Schweiß werden sie ertrinken, wie der Professor mir sagt. Er trinkt in seinem eigenen Schweiß. Stell dir vor, Barakallahu fikum, jemand wirft dich in ein Swimmingpool, du kannst nicht schwimmen. Und Swimmingpool ist voll von Schweiß. Ha? Und du bist drinnen. Was sind das für Momente? Ha? Das wird, Allahu Alam, der übelste Tod, ha? Der einem passieren kann. Aber tu dich nicht trösten. Yawmul Qiyamah kann man nicht mehr sterben. La yamutuna fiha wa la yahya. Er wird nicht sterben können in Jahannam. Ha? Jomul Kiyama, halas, er wird nicht sterben können und er wird auch nicht leben. Er wird in einer Situation zwischen dem Leben und dem Tod sein. Er will sich wünschen, Ya laytani kuntu turaba, sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Wörter der Kuffar. Wäre ich nur Erde geblieben. Wäre ich nur Erde geblieben, dass es mich überhaupt nicht gab. Zu spät. La yamutuna fiha wa la yahya. Die werden nicht sterben können und auch nicht leben. In einer Situation zwischen Leben und Tod. Er stirbt die ganze Zeit, aber der Tod, er kann nicht sterben, halas. Es gibt einen Tod nicht mehr. Dann werden wir sehen, inshallah ta'ala, wer gut dastehen wird und wer wirklich, wessen Gesichter dunkel sein werden an diesem Tag. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja, deswegen, wenn eine Fliege in dein Essen fällt, du taust sie rein, dann nimmst du sie raus, schmeißt sie weg und dann isst du das und schmeißt es ja nicht weg. Egal wer auf deinem Tisch, dein Chef, dein, keine Ahnung, Professor oder irgendein, keine Ahnung. Ja, du machst das, was der Prophet alayhi salatu wasalam gemacht hat und was er befohlen hat, weil das ist die Rechtleitung. Alles andere ist Batil. Alles andere ist Batil. Außer der Sunna des Propheten alayhi salatu wasalam. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ونزلت راسه فيما مضى عليه انت السبب في الخطا وندفع اثمان www.paltalk.com Raum für Sibylle auf dem Weg Halas شعرت بجمع الاموال خليتني للهوى وابليس واعوان